Young Jugglers. Beef, sie wollen Beef, mein Telefon am Ring. Am Ring, sie sehen mich live, sie fliehen. Sind Gangster nur auf Beats, wo führt das Ganze hin? Mein Gott, wo führt das hin? Mein Gott. Ich komme gern vorbei, zum 1 gegen 1. Ich ficke diese Huren sogar 1 gegen 3. Und sie ziehen Lines, doch ich sage Scheins. Meine Jungs sind immer bereit, und wichst auf meinem Rhein. Alles was du kriegst, ist das was du verdienst. Wieso machst du Auge, weil ein bisschen Butter fließt? Wieso machst du Auge, weil du meine Storys siehst? Mach ruhig weiter Auge, bitte bin im Urlaub, Bruder, peace. Beef, sie wollen Beef. Mein Telefon am Ring. Am Ring, sie sehen mich live, sie fliehen. Sind Gangster nur auf Beats. Wo führt das Ganze hin? Mein Gott, wo führt das hin? Mein Gott. 500. Ich fahr die Straßen runter, mach kein Auge, Bruder, fahr im SL500. Ich fick dich, guck mal, auch wenn ich keinen Grund hab. Ich bin auf Suff, mach mal einen Punkt. Mann, ich komm in deine Hut und du bist lieb, denn du weißt, was auch kommt, Digga, man nicht, der sieht meinen Feind. Die Message in der Mucke, Digga, liegt im Detail. Egal was ich sage, Bruder, bitte liest zwischen Zeilen. Beide läuft nur mies, denn du brauchst Beef, um zu reißen. Jack, was gibt der Beat und ich bin mies am Zerreißen. Mein Onkel steht hinter mir, muss den Kids nicht beweisen. Sag mir, melde dich im Ernstfall und ich schieß mit meinen Eisen. Sie wollen Beef, mein Telefon am Ring. Am Ring, sie sehen mich live, sie fliehen. Sind Gangster nur auf Beats. Wo führt das Ganze hin? Mein Gott, wo führt das hin? Mein Gott. Und sie ruft mich immer an, doch ich habe keine Zeit. Sie kennt noch nicht einmal meinen Namen, doch sie sagt, wir beide sind eins. Sie sagt, ich nehme zu viel Alk. Sie ist jeden Tag am Wein. Bin in mein Leben gefahren, tauschen würde ich mit keinem. Beef, sie wollen Beef, mein Telefon am Ring. Am Ring, sie sehen mich live, sie fliehen. Sind Gangster nur auf Beats. Wo führt das Ganze hin? Mein Gott, wo führt das hin? Mein Gott.